Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Filmflimmern. Heute mit Fabi und mir Niklas. Leider mal heute nur zu zweit, die anderen sind alle verhindert. Ja, kleine Runde. Hat auch sowas für sich. Ja. Kommen heute schnell durch. Zack, zack, alles durch. Ja, nach der letzten epischen langen Folge. Mal wieder was Kurzes. Ja, wir wollen halt jetzt die Regelmäßigkeit reinkriegen. damit wir das so ein bisschen Trott bekommen. Jetzt machen wir eine Stunde, heute wird es ein bisschen kürzer. Nächstes Mal sind wir bestimmt auch wieder mit ein paar mehr Leuten am Start. Oh. Alles klar, fangen wir mal an. Und zwar mit einer erfreulichen News. Und zwar sollte eigentlich, oder immer gesagt, ist ja Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt in Amerika schon angelaufen. Und genauso wie wir uns auf Tron 2 Legacy gefreut haben, dieses Jahr haben wir uns auch auf Scott Pilgrim gefreut. Und das wurde beides ins nächste Jahr verlegt, Januar. Ja. Allerdings hat sich heute herausgestellt, dass Scott Pilgrim auf den 21. Oktober 2010 vorverlegt wurde. Das ist doch mal. Ist eigentlich ein Grund zu feiern, weil das ist bestimmt ein ziemlich cooler Film. Ja, das wird auch wieder so ein Film, wo man gerne ins Kino geht. Ja, ist auch was für Nerds, also so Leute wie uns. Pressespiegel ist auch eigentlich ganz gut, ne? Wenn man so rumguckt in der Landschaft. Also ich erwarte einen lustigen Film. So. Ich auch, auf jeden Fall, aber mit ganz vielen Witzen, die bestimmt normale Menschen, Anführungszeichen, nicht so versteht. Definiere normaler Mensch. Ja, weiß nicht. Ja, gut. Braucht man eigentlich nicht viel mehr drüber sagen. Wir haben über den Trailer gesprochen, der Trailer war super. Ja. Sehr eigener Stil mit den ganzen Computereffekten. Ja, also grundsolide. Ja, Man auch selten, dass was vorverlegt wird, ne? Stimmt. Aber auch zugunsten der Fans. Verschoben. Zugunsten der Fans. Ja. Auf jeden Fall. Also es ist ja auch eine Comicbuchverfilmung. Und da warten schon mal viele Fans drauf, auch hier in Deutschland. Ich glaube, die freuen sich auch immer bei Comicbuchverfilmungen, dass danach auch nochmal das Comicbuch nochmal so einen richtigen Schub bekommt. Sieht man auch bei so V wie Vendetta oder so. Ja, das glaube ich auch. Wurde verfilmt und dann ging das nochmal hoch wie nichts Gutes. Ja. Ja, heute ist ja auch Avatar, nee, gar nicht wahr, glaube ich, gestern war wieder Avatar-Premiere. Ja. Oh nochmal 3D, 8 Minuten länger. Aber es geht hier eigentlich um James Cameron. Und zwar macht er eine Doku jetzt. Das war ja immer sein nächstes geheimes Filmprojekt, was er vor Avatar 2 machen möchte. Und das ist eine Doku, die auch in 3D ist. Und der Dokumentarfilm geht um einen Indianerstamm, einen Indio-Stamm in Südamerika. Warte, die haben bestimmt einfach Avatar-Szenen rausgeschnitten. Ja, also die haben zusammen. Also dieser Stamm, der gegen eine dortige Industrie ankämpft, die halt ihren Lebensraum, also ihren Stamm und so vertreiben wollen halt. Dieser Stamm war auch eine Inspiration für James Cameron, für Avatar und so. Also in Avatar ist es ja halt eigentlich die gleiche Sache, dass da halt die Menschen einen einheimischen Stamm vertreiben wollen. Und er widmet sich halt jetzt diesen Indios, widmet er sich und möchte halt auch auf die Probleme von diesem Stamm aufmerksam machen. Ja. Und soll er die von Avatar mit 1% beteiligen und die sind aus dem Gröbsten raus. Das stimmt wohl. Auf jeden Fall ist das sein nächstes Filmprojekt, was er eingewählt. Ja. Und ich denke mal, das wird auch bestimmt einer der von der 3D-Produktion einer der besten Dokumentarfilme, würde ich sagen. Ja. Weil er hat auf jeden Fall das Wissen dafür, die Technik dafür und das wird bestimmt ziemlich ansehnlich. Also wenn man so... Ja, also technisch kann der Mann das. Also das sieht bestimmt zum Schluss echt ziemlich gut aus. Ja, wobei ich bin halt, wie gesagt, nicht so ein Doku-Fan. Ich weiß nicht. Gute Sachen. Ja, es gibt gute Sachen, aber so Doku im Kino, ich weiß nicht. Das ist... Kann auch sein, dass, weiß nicht, so NTV und das einfach in eine falsche Liga abgedriftet haben. Ja, für mich ist... Also... Du kannst ja heute Abend Fernseher einmachen, auf jedem Sender läuft so eine verdammte Doku. Okay, Arte hat mal eine bessere, aber grundsätzlich ist das schon ziemlich sehr flach. Wobei ich Arte-Dokus in letzter Zeit immer nur als Podcast, ehrlich gesagt, sehe. Also 45 Minuten haben die ja teilweise als Beitrag und... Das Arte-Portal ist allgemein ziemlich gut, kann man das sagen. Auch für Filme oder so. Eben, die bringen immer die besten Sachen raus. Ja. Ich war hier Avatar... Da die Extended, gehst du jetzt noch hin? Also jetzt nach der Woche, nach der Abklingzeit von der Meldung? Also ich weiß jetzt, dass zwei Freunde von mir heute ins Kino, also die sitzen jetzt wahrscheinlich gerade im Kino und gucken sich das an. Ich weiß nicht, ob sie vorher schon den Film gesehen haben oder nachher. Und sie werden ihn natürlich jetzt gucken, aber ich weiß nicht, ob das jetzt das erste Mal für sie ist, diesen Film geguckt zu haben. Ich habe Avatar ja auch nur einmal gesehen, muss ich dazu gestehen. Ich bin ja ein super Fan, meint, es gibt Leute, die sind da bestimmt, haben da bestimmt 30, 40 Euro reingeschossen und ich halt nur meine 10 Euro. Aber es hat halt gereicht, diesen Film einmal zu sehen. Und ich denke schon, wenn ich die Zeit dafür habe, werde ich auf jeden Fall nochmal gucken. Aber auch wie letzte Woche, dass mit den 3D-Sachen losgetreten wurde, seit der IFA. 3D hier. Das Geile. Weißt du, jede komische Morgenfrühstücks-Fernsehmoderatorin sitzt da mit so einer 3D-Brille, ey. irgendwann hackt's auch noch irgendwie. Das Geile an IFA war ja, dass sie die Konferenz haben sie ja in 3D ausgesendet. Naja, und wenn auf der IFA gerade jetzt neu die neuen 3D-Fernseher gezeigt werden und selber davon sagen, ja, heutzutage hat aber noch keiner so einen 3D-Fernseher bei sich zu Hause und dann schicken sie es in 3D raus, wer guckt denn das dann in 3D? Es gibt ja sowieso keinen Content dafür, also. Naja, also ich denke mal jetzt so die Filme, die rauskommen werden, die Blu-Ray-Sache und Blu-Ray kannst halt abspielen, du brauchst wahrscheinlich nochmal einen extra Player, also was heißt ein extra Player? Die PlayStation kommt jetzt auch mit so Blu-Ray, das kann ja, die PlayStation kann das ja, also das Avatar-Spiel ist ja in 3D. Aber ich glaube, da ist irgendwie noch was anderes, irgendwie was Neues gekommen. Ja, es gibt dieses Colin McRae Rally. Ja, klar, aber es gibt jetzt irgendwie so die Tage, ist die auch DVD oder Blu-ray 3D geeignet oder so. Ach so, ja, gut, kann sein. Aber man muss dazu sagen, die Sache ist, glaube ich, noch nicht ausgereift. Ich glaube, das dauert noch richtig lange, bis wir das haben. Also, der Anfang von 3D macht ja, also 3D ohne Brille ist ja jetzt hier der neue Nintendo 3DS. Ja, aber wenn du so grundsätzlich guckst, was auf der IFA als neu angezeichnet wird, das kommt, weiß nicht, das dauert immer lange, bis das sich durchgesetzt hat. Dann irgendwie vor letzten zwei IFAs haben sie sich, oder noch länger, Blu-ray, das neue große Ding. Ganz ehrlich, das ist immer noch nicht in den Läden drin. Also, Blu-ray ist doch, klar, Blu-ray ist in den Läden doch voll drin. Überall werden die, also am Anfang war ja sowieso HD. Ja, aber meine liebe Mutter, ne, ob ich dir jetzt eine DVD reinlege oder eine Blu-ray, das ist der Pott egal. Gut, das stimmt. Die hat so ein Full-HD-Fernseher, hat einen Blu-ray-Player und einen DVD-Player da unterstehen und hat sogar hier so Boxen daran geklemmt. Nutzen tust du es nicht. Stimmt eigentlich schon. Ja. Naja. Wir du musst schweifen halt den, ab. So man so als, ja, man, wir schweifen ab. Man muss halt gucken, ab wann es sich lohnt. Also, du musst auch viel Zeit haben und so ein Hobby für zu Hause zu haben. Sowieso kosten 3D-Fernseher sowieso viel. Aber es wird wahrscheinlich wieder in den Massenmarkt und billiger werden, aber es ist dann wieder die Frage, ob ich mir immer wieder beim Fernsehgucken eine Brille aufsetzen möchte. Ja, das ist auch diese Bad Experience. Ja, eben. Ja, okay. Dann haben wir den Demon Chips Curran abgehakt, oder? Aber wir bleiben beim 3D. Ist der auch 3D? Der ist nachträglich 3D gemacht. Es geht um Harry Potter und die Heiligtümer des Todes. Ja, erster Teil. Zweiter Teil kommt ja nächstes Jahr. War jetzt nicht beim letzten irgendwie mit den, dass da das epische Battle der Todesser gefehlt? Beim letzten Teil? Beim letzten Teil? Du meinst jetzt den Teil, der letztens im Kino war? Ja, genau, letztens im Kino. Das epische Battle hat gefehlt. Ja, genau. Ich habe mir auch wahrscheinlich viel mehr erwartet vom Ende. Also ich dachte auch, dass die da mehr kämpfen würden. Aber ich glaube, das kam im Buch auch, glaube ich, nur so rüber, dass die mehr kämpfen würden. Aber man hätte wahrscheinlich mehr draus machen können. Auf jeden Fall kommt das epische Battle ja jetzt. Quasi. Also ja. Ich weiß gerade nicht. Wir munkeln, weil Radcliffe meint. Ja, dass auf jeden Fall Harry Potter, der letzte Teil, auf jeden Fall um einiges brutaler sein würde. Aber ist auch eigentlich die logische Konsequenz. Die Leser sind älter geworden, jetzt können sie es ab, jetzt hauen sie es raus. Es war bei den Büchern war es so und bei den Filmen ist es ja auch so. Dass, ich meine, das ging ja damit los, dass in den Büchern dann irgendwann einer stirbt und jetzt in den letzten Filmen ist ja auch eine Hauptperson gestorben. Und, mein Gott, also ich würde sagen, es würde dem Film vielleicht auch gar nicht schaden, wenn es jetzt so eine Ab-16-Freigabe kriegt oder so. 18 natürlich nicht, aber 16. Ja, ich weiß nicht, ob die das machen können. Bloß ich weiß jetzt auch nicht, wie das aussieht. Lesen jetzt noch, weiß nicht, die 10- und 12-jährigen Harry Potter? Die also, lesen Twilight. Ja, genau. Aber ich weiß nicht, wie sich das verhält. Also zu meiner Zeit, wo ich jung war, so lange her. Wir sind schon richtig alt. Da war das ja so, da war ja Harry Potter das große Ding. Wer was gelesen hat, war Harry Potter. Ja. Und ich weiß jetzt einfach nicht, ob das auch noch die Generation aufrücken. Also das heißt, wenn ich jetzt 12 bin, ob ich in den Laden gehe und mir Harry Potter kaufe, ich weiß es nicht. Ich weiß von vielen, aber auch aus meinem Alter, dass sie damals Harry Potter nicht gelesen haben, sondern das nur als Kinofilm kennen, Harry Potter. Ich weiß nicht, also ich habe die gelesen und fand die auch alle gut. Was ich bei Herr der Ringe damals an mir selbst gemerkt habe, dass ich Herr der Ringe 1 geguckt habe und dann wollte ich natürlich wissen, wie es weitergeht und so. Und ich wusste, dass wir halt, meine Mutter hat die anderen, hat alle Herr der Ringe Teile und ich habe dann erstmal die Bücher gelesen. Also ich bin durch den Film, ne? Film Harry Potter, ja, ich bin durch den Film Herr der Ringe, bin ich zu den Büchern gekommen und habe da weitergelesen, aber eigentlich nur aus Neugier so. Aber beim ersten Teil, der war doch stinklangweilig. Herr der Ringe meinst du? Ja, aber das ist doch echt ja, also, nur Quatsche und da kommt nicht richtig in Gang. Also ich finde, der ist schon ziemlich zäh. In den Büchern ist es noch stärker. Ja, ich weiß, dass da auch noch voll viel rausgekürzt wurde. Also extrem viel rausgekürzt. Ja. Aber naja, Harry Potter, also Radcliffe hat gesagt, dass er sich selber im Nachhinein erschrocken hat, als er dann die Szenen nochmal selber gesehen hat, wie brutal, also was heißt brutal? Das kann aber auch Hector-Gelaber sein, so. Weiß nicht. Meinst du? Er kommt von Dreh, da halt irgendjemand, ja, ist ja komplett anders, als ich gedacht habe. Und lassen wir uns. Na klar, lassen wir uns überraschen. Aber ja. Es ist halt unwahr, also wir haben das Buch ja beide gelesen, glaube ich, ne? Ja. Und es ist halt. Ist auch schon länger her. Ja, gut, das stimmt. Aber es ist unweigerlich, dass es brutaler wird. Es wird wirklich ja, brutaler. Und brutaler wird es wohl. Ich finde, es ist auch einer der vielseitigsten Harry Potter. Ja. Weil dieses übliche Harry Potter-Feeling fällt einfach weg, weil es nicht mehr die gewohnte Umgebung ist und es ist alles anders. Aber dann sind die auch bald echt durch, ne? Ja. Twilight ist bald durch, Harry Potter ist bald durch. Ja, wobei Twilight, da hängen die noch irgendwas dran oder so. Nee, ich glaube, das letzte Buch ist jetzt auch. Also das letzte Buch wird auch in zwei Teilen sein. Ja, also wie das Ende von Fluch der Karibik. Da wird gesehen, ich kann Geld machen ohne Ende, ist eine Gelddruckmaschine. Da haue ich noch was raus. Oder sie wird irgendwie ein anderes Buch schreiben, was exakt genau gleich sein wird. Na, also ich weiß nicht. Also bei zum Beispiel Herr der Ringe mit dem kleinen Hobbit, was ja auch noch auf jeden Fall irgendwann gedreht wird. Ja, das ist ja auch noch... Das ist jetzt eigentlich noch richtig weit weg. Ja, klar. Also ich weiß nicht. Aber du hast keine Buchvorlage, das ist das Problem. Stimmt. Der kleine Hobbit ist ja auch von Tolkien. Aber... es gibt keinen weiteren Harry Potter, es gibt kein weiteres Twilight, meines Wissens nach. Ja, wir können das eigentlich schon vorholen. Was gibt es da stattdessen? Statt Twilight? Es wird jetzt, glaube ich, ist es glaube ich schon rausgekommen, ne? Diese Parodie Beilight. Ja, ich kann mal gucken. Ich weiß nicht, wie sie auf Englisch, also in der Originalversion heißt, sie heißt nicht Beilight. Aber da verwandeln sich zum Beispiel die Werwölfe nicht in Werwölfe, sondern in Chihuahuas. Wobei es eigentlich die einzige Stelle im ganzen Trailer war, wo ich gelacht habe. Ich frage mich. Es ist echt ziemlich billig und nur niveaulos. Ist es von den gleichen Machern wie die anderen Filme? Also die anderen Filme wie, was hat man gesagt, die 300 Spartaner und meine Frau oder wie hieß das? Ich weiß es nicht, ich habe auch nicht recherchiert, oder aber. Wie ein Movie wieder? So ein Moviefilm? Es ist einfach ziemlich billig. Also die Gags. Ich kann ja jeder so sehen, wie er möchte, sind nicht mehr auf diesen. Also ich vermisse die Filme, die wir dieses gute nackte Kanone-Niveau haben. Ja. Also dieses Slapstick einfach. Ja, das fehlt einfach. Denn es wird da einfach gefurzt und das ist dann lustig. Klar, ist das lustig, wenn man sich hinsetzt und was hat ein Bier drin, dann lacht man sich über den Film auch schlapp. Und der wird auch unterhalten sein. Keine Frage. Bloß. Irgendwie zerfällt das einfach so. Das ist jetzt nicht so, was, glaube ich, was man in den Himmel heben kann, als, boah, das ist eine gute Satire auf den Film. Findest du die alten Scary Movie-Filme gut? Ja, ich finde die lustig. Ich finde sie auch lustig. Ich glaube, auch Scary Movie hat das an sich auch losgetreten. Das sind ja auch die von der nackten Kanone, oder? Von Scary Movie. Ich glaube, das war das. Das ist schon wieder so lange her. Auf jeden Fall fand ich diese Filme ja auch ziemlich lustig. Und man kann sie auch lustig filmen, ohne eigentlich die eigentliche Parodie zu kennen. Ja. Und, dann wurde ja auch Scary Movie immer schlechter und irgendwie hat sich das dann losgetreten, dass es dann mal irgendwelche Filme gab in dem gleichen Stil. Ja, und dann irgendwann mit Furzen. Und hier bei Superhero Movie zum Beispiel, da mit dem Furzen. Und ja, ist auch Superhero Movie, ist auch super lustig, aber. Ja, weiß nicht, so eine neue nackte Kanone wäre echt mal angebracht. Ja, das wäre echt ziemlich lustig, Leslie Nielsen und so. Wobei ja Leslie Nielsen auch in den Scary Movies einmal mitgespielt hat. Ja, ja. Er war ja auch Präsident und so. Ja. Also, ja. In dem Sinne, ist die Ente gestorben? Ich weiß es nicht. Doch, die Ente ist gestorben. Na, na. Ja, dann kommen wir zum nächsten. Du hast das aufgeschrieben? Ja, Viggo Mortensen ist wieder am Rumlandstreichen, wo wir eigentlich, wir bleiben eigentlich irgendwie heute in der gleichen Sparte. Wir waren ja bei Herr der Ringe, jetzt ist Herr der Ringe eigentlich... Nein, Viggo Mortensen ist in dem Film The Road zu sehen. Mhm. Und kommt bei uns am 7. Oktober 2010 raus. Und du hast du noch hingeschrieben, ist vom Regisseur von No Country for Old Men. Ja. Also, und wenn man sich diesen Trailer anguckt, ist der ziemlich cool. Also es ja. ist genau, es ist, wenn man sich das mal anguckt, wenn man den jetzt nicht gesehen hat, den Trailer, aber den Trailer von Book of Eli geguckt hat. Schon ziemlich ähnlich. Ja, bloß bei Book of Eli ist das, glaube ich, eher so die Wüste und noch ein bisschen wüstiger alles. Und da ist es halt echt so ein bisschen europäischer, osteuropäisch irgendwie so. Stimmt. Sehr viel mehr Wald und noch viel Grün. Auf jeden Fall ist es wieder so, irgendein großes Ereignis passiert, alle Menschen sind tot. Und wie so oft. Wie so oft. Und da ist noch ein Vater mit seinem Sohn und der streicht da durch die Gegend. Und irgendwie gibt es da, glaube ich, auch noch Kannibalen oder sowas. Ja, also der Film ist ja auch schon draußen in den USA. In den USA. Aber irgendwie schon 2009. Ja, 2009 schon rausgekommen. Ja, dauert halt ein bisschen, bis der hier rüber schwappt. Ich habe mich jetzt auch noch gar nicht so intensiv damit befasst. Man hört auch sonst nicht viel von ihm. Ja, ja, keine Ahnung. Wir wollen auch nicht zu viel vorgreifen. Wir sind ja Casual-Gucker, also nicht die dann, Mega, so die sich dann da illegal das aus dem Internet hervorladen, um dann drüber zu schnacken zu können. Aber mal schauen, wie der wird. Also der Autor von No Country for Old Men, die Story war extrem cool von No Country for Old Men. Der hat auch, glaube ich, so viele Oscars gewonnen oder so. Also echt top war der Film. Und so von der Sache kann man dann erwarten, dass The Road auch ganz okay wird. Ja, denke ich auch. Also mal wieder einer, der sich in die Reihe der durchweg guten, alles ist kaputt, ich bin der Einzige und irgendwo sind böse Menschen, wird verfolgt, aber Filme einordnen. Ich denke mal nicht, dass man daraus so einen Actionfilm wie zum Beispiel Book of Eli erwarten darf. Also ich denke schon, dass es eher so mehr auf Drama abzielt und so. Es wird wahrscheinlich kein großer Actionfilm sein. Und kann sein, wenn man zum Beispiel einen Trailer guckt, wer halt wieder fahrt, wie die da so eine Cola-Dose finden und die ist noch zu und der Sohn trinkt halt diese Cola-Dose. Und wundert sich darüber, dass das Getränk, was da drin ist, anfängt zu knistern, zu bubbeln und zu babbeln. Weil es ja Cola mit Kohlensäure und das kennt man halt so. Kohlensäure gibt es halt nicht so, wenn man kein Kohlensäure-Machgerät hat. Ja. Also ich glaube, es ist eher ein Drama. Man darf da jetzt nicht so viel Action, glaube ich, erwarten. Ja, die Kohlensäure-Machgeräte. Kohlensäure-Machgeräte. Ja. Dann war es auf The Road. Das war The Road. One for the Road. Trollhunters. Hattest du dich informiert drüber? Ja, norwegischer Film. Ja, so sieht er auch aus auf dem Trailer. Ganze von André Ovredal. Ich glaube, Norwegisch ist noch schwieriger als englische Aussprache. Ja. Auf jeden Fall hat er so ein bisschen, erinnert mich der Trailer ein bisschen an District 9. Und das Ganze soll auch, also District 9 war ja am Anfang, hatten wir ja auch gedacht, das wird eher eine Dokumentation halt sein. Weil es ja auch am Anfang auch so ein bisschen aufgemacht ist wie eine Dokumentation. Mhm. Und bei The Trollhunters ist es halt auch so, dass es aufgebaut ist wie eine Dokumentation. Natürlich keine echte, also die, es geht wahrscheinlich irgendwie um irgendwie irgendwelche Lebewesen, Trolle der, wahrscheinlich. Der Stephen Irwin, der Trolls. Genau, und ein Troll-Thread. Und auf jeden Fall sind diese Dinger auf dem Poster, was ich gesehen habe, ziemlich groß und die werden halt aber auch von der Regierung verschwiegen. Und Bigfoot? Ja, also irgendwie alles mysteriös und so. Also über die Story genau weiß ich halt noch nicht viel. Ja. Wird auch noch nicht viel verraten und in dem Trailer sieht man eigentlich null von diesen Dingern. Ist aber, glaube ich, sehr interessant, weil auch das wieder so eine neue Welle... Vielleicht gibt es der Trolle wirklich. Ja, genau. Ist auch so eine kleine Welle, die da losgetreten wurde. So irgendwie so District 9 gibt es ja noch. Das war ja auch so angeblich wahre, ja, es ist halt so Paralleluniversum, kann man es eigentlich nennen. Ja. Also, was wäre wenn-Dokumentation? Wann kommt der raus? Hattest du das nachgeguckt? Ja, habe ich versucht nachzugucken. Ich habe leider keine Information gefunden. Der ist auch irgendwie bei IMDb nicht drin. Okay, ich kann auch nochmal immer googeln. Ich weiß nicht. Ich finde nichts. Ich kann ja schon mal weitermachen hier. Ja, ich guck mal in der Zeit. Und zwar ist es, wenn wir hier schon bei Werbung und sowas sind, kommt ja auch bald, und zwar am 30. September, das ist ja wirklich, wirklich bald, kommt ja der letzte Exorzismus. Und das ist auch wieder so eine Dokumentation, so eine Möchtegern-Dokumentation haben wir es gerade. Also Mockumentary nennt sich das Ganze. Ja. Das geht halt, wer hat es erwartet, über den letzten Exorzismus. Ja, und was an dem besonders ist, die machen mal wieder die Werbetrommel, rühren die. Und eine Werbetrommel. Und ein bisschen extravagant in Form von Chatroulette. Also, wer Chatroulette nicht kennt, du gehst auf die Seite chatroulette.com und irgendjemand aus dem Internet wird dir zugeteilt, mit dem du dann chatten kannst. Meistens dann, und dann kannst du den Button Next und dann kriegst du den nächsten Gast her. Das ist halt einfach voller Pfeffer. Voll komischer Leute und aber auch ein paar Leute, die wahrscheinlich ein bisschen nackte Haut sehen wollen. Ja. Und das haben sich die, die Macher von diesem Film haben sich das mal für die Werbeaktion ein bisschen zunutze gemacht. Und die haben da ziemlich zwei Videos. Die werden einfach abgespielt vor den Leuten, die da einfach reinkommen. Also werden halt verbunden und dann geht dieses Video da los und das ist halt irgendeine junge Dame und die macht sich ein bisschen ausziehen. Rum und die will sich dann ausziehen. Und die Jungs, die da sitzen, da schon so, wow, cool, geil, wir haben jetzt endlich mal was gefunden. Ja. Und dann aber auf einmal verändert sich das Gesicht von der Frau und die wird halt, die Augen drehen, Äpfel drehen sich um, das wird alles weiß und die erschrecken sich voll und die sieht halt aus wie diesen typischen Exorzismus-Film. Ja. Und dann springt die halt so in die Kamera und das Bild wird schwarz und dann kommt dann halt das Werbebanner. Der letzte Exorzismus. Ja. Ich habe gerade irgendwie einen Sprachfehler mit Exorzismus. Exorzismus. Exorzismus. Ziemlich cool und sowas gab es halt vorher noch nie. Ja. Wollte ich gar nicht sagen, aber. Also, ich würde es schon sagen. Ich habe es noch nie gesehen, aber es ist auf jeden Fall eine coole Idee und. Die müssen sich ja auch immer was Neues einfallen lassen, damit sie ein bisschen Gehör verschaffen. Und also mit Chatroulette wurde ja schon viel Spaß gemacht. Es gibt da Leute, die Impro-Klavier und Barack Obama war auch schon da. Ja. Aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Das ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Wie gesagt, so eine Horror-Mockumentary. Es geht halt um den letzten Exorzismus, der einen Exorzist gemacht hat. Wahrscheinlich geht das Ganze nicht so gut aus. Ja. Kommt am 30. September. Ich weiß nicht, ob ich mir den angucke. Ich glaube nämlich auch nicht. Bestimmt irgendwie so eine DVD-Sache für irgendeinen Abend. Ja. Mit Freunden. Und nicht mal mit Freunden. Nee, alleine? Das ist so ein Abend, boah, ich muss morgen zur Arbeit, was gucke ich jetzt bloß? Und dann. Also ich habe zum Beispiel Paranormal Activity, was auch so eine Mockumentary ist, habe ich mir auch mit Freunden angeguckt. Und dann halt nachts und so. Und das ist eigentlich, also ich finde das cooler. So ja, hier auch gerade, wenn man schon mal so mal Commentaries bin, so X-Faktor ist auch immer ganz groß. Ja. Abends X-Faktor rein, du stirbst vor Angst. Egal, wo du hinguckst, sind irgendwelche Gesichter. Ja, das stimmt schon. Ja. Ja. Das war's eigentlich mit unserer Gerüchteküche und unseren neuen Sachen, die wir hier haben. Ja. Uns halt, Nico fehlt uns, merkt man. Ja. Der ist ja immer noch ein bisschen besser informiert, weil der auch weiß nicht, den ganzen Tag da rumsurft. Also wir sind mal wieder hier Amateur- und Indie-Filme. Und wir stellen heute den Film Redemption vor. Was ist denn Redemption, Niklas? Redemption hat eine ziemlich coole Optik, muss man sagen. Also das Bild von diesem, also es geht erstmal darum, dass spielt im Zweiten Weltkrieg, ein Wehrmacht. Es ist ein ultra Kurzfilm, muss man als dazu sagen. Also 3 Minuten oder 3 Minuten. 3 Minuten 42 oder so in der Richtung. Ja. Wehrmachtssoldat läuft halt durch zerstörte Stadt, findet Mädchen. Mehr darf man schon gar nicht mehr sagen. Ja, und es ist ziemlich cool, weil in diesen 2 Minuten oder 2:30 so in der 3 Minuten baut man so viel, weiß nicht, so viel Liebe zu. Also, ne, also man fühlt mit denen mit und ist wirklich gefangen in der Story. Also sowas sieht man ja wirklich selten, weil 2:30, da hast du ja Aufbau der Charakterfolge, dann so diese Verknüpfung, hat man ja wirklich nicht viel Zeit. Und da sieht man ganz klar so, boah, das ist mal so einer, der einen mitreißt. Mal wieder so. Also es ist sehr geschichtsabhängig. Na klar, hier so Zweiter Weltkrieg, Nazi-Zeit, da muss man halt aufgepasst haben, sage ich mal so. Aber also das machen sie sich natürlich zunutze, weil einem da sofort halt so Schlüsselbegriffe einfallen und das verknüpfen die halt sofort in den Film. Und hat auch noch eine sehr gute Optik. Also es gibt eine Szene, wo der Soldat in ein Haus eintritt und auf der linken Seite ist halt der Soldat, man sieht den Soldaten reintreten, auf der rechten Seite ist eine verwitterte Treppe und da sind halt so Staubkörner, die im Licht fliegen und da sieht man halt, man sieht halt jedes einzelne Staubkorn und das ist einfach irgendwie, es ist herrlich. Also handwerklich auch tipptopp. Also echt top. Ein bisschen, also es hat einen englischen Untertitel, also was ich sagen muss, ein bisschen leise waren halt so die Stimmen. Die Stimmen haben vielleicht auch nicht so ganz gepasst. Also Sound war so, die Musik war gut, Soundeffekte waren ein bisschen übertrieben vielleicht. So, ja. Der Mann, dieses Quietschen von seinem Anzug. Ja, das war so ein bisschen... Guckt ihn euch selber an. Hat er wahrscheinlich Gummistiefel statt irgendwelche Liebe. Und guckt ihn euch wirklich mal selber an. So 2 Minuten 30 bringen einen wirklich nicht um. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Link folgt auch in den Shownotes. Genau. Ab ins Kino? Ab ins Kino. Wir haben einen Haufen von Filmen gesehen. Ja. Du warst in Duell der Magier. Du warst ins Kino? Ja. Ich habe Duell der Magier geguckt. Und wie war? Wie war der Mr. Nicolas Cage, My Hair is a Bird? Nicolas Cage war eigentlich ziemlich cool. Er ist halt der Mentor von diesem, also es geht einfach nur darum, dass das Böse verhindert werden muss. Ist ja natürlich klar. Es geht darum, dass es irgendwie Magier gab. Es geht um Merlin. Merlin starb am Anfang des Filmes und muss ein neuer Merliner, heißt es, gefunden werden. Und Nicolas Cage hat den Auftrag, den neuen Merliner zu finden. Und er ist bis zu dem Zeitpunkt, wo er... Ja, nicht so viel verraten. Gut, also er auf jeden Fall ist er sehr langlebig, der Herr Cage. Ja. Und wie sieht der Film aus? War der schnell vorübergegangen oder? Der Film hat, glaube ich, nur 90 Minuten. 90 Minuten? Auf jeden Fall recht, was heißt kurz? Also allgemein muss man sagen, dass der Film halt so ein typischer Disney-Film eigentlich ist. Gibt es den auch in 3D bestimmt, ne? Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe den in 2D gesehen. Ich habe auch gar nichts mehr darüber mehr gelesen. Also ich wusste so, ich habe nicht viel von dem Film erwartet. Mir bei dem Film aufgefallen ist, dass da sehr viel... Nee, ist nicht 3D. Ja, dass auf jeden Fall bei dem Film sehr viel mit der Musik, also es wird sehr viel aktuelle Musik reingespielt und darauf ist auch ein bisschen Wert gelegt worden und irgendwie ist das so ein bisschen... Das auch, passt ja wirklich gar nicht. Also seitdem Product Placement da auch verboten ist, nehmen sie jetzt Musikplacement. Ist das verboten worden? Nicht verboten worden, aber schon irgendwie wird nicht mehr so gemacht. Echt? Also so die neuesten Nokia-Handys irgendwo reinsetzen mitten ins Bild, so auffällig ist nicht mehr so ganz. Klar kann man nicht alles vermeiden, aber... ich finde das immer so drollig, wenn die mit Windows-Notebooks rumlatschen, da mit so einem Windows-Zeichen hin, oh Gott. Ja, bei A-Team war das ganz groß. Oh Gott. Auf jeden Fall, ja gut, der Film ist jetzt halt so lala, es ist halt so typisches, typische Sache. Die Effekte sind echt cool, also auf jeden Fall kommt nicht ganz an Harry Potter ran, aber Harry Potter ist eh ein anderer Stil an Zauberei. Ist auch eine ganz andere Liga. Es ist aber eine ganz interessante Sache, also es ist, das Ding ist, dass die Geschichte auch viel zu schnell aufgebaut wird am Anfang, also Man merkt irgendwie an, so ein bisschen, dass der Film ein bisschen gequetscht ist. Also hätten die mehr als 90 Minuten eingeplant, hätten sie wahrscheinlich mehr von der Story erzählen können. Das ist wieder bestimmt so eine Produktion, die sich wirklich für Kinder richtet. So für, was ja, ich, für so 14-Jährige. Für, ja, 12, 14-Jährige. Auf jeden Fall, was aber auf jeden Fall, wo du gerade bei 12, 14-Jährigen bist, eine Sache passt in diesen Film überhaupt nicht rein. Und das ist nämlich die Sache, dass 12- oder 14-Jährige diese alten Phantasia-Sachen von Mickey Mouse. Ich weiß nicht so, ob du die Sache kennst. Das ist, glaube ich, der Zauberlehrling. Das ist erstens ein Gedicht, aber zweitens hat das Disney auch mal umgesetzt mit Mickey Mouse. Ja, das klar, halt Mickey Mouse diese Besen verzaubern will, weil er einfach zu faul ist, seinem Meister aufgetragen, die Bude sauber zu machen. Ja, klar. Und die Besen verselbstständigen sich halt. Und er kriegt sie nicht mehr unter Kontrolle. Und da muss zum Schluss der Magier kommen und die Sachen retten. Ja, genau. Und genau das Gleiche passiert auch in Duell der Magier. Das ist schon wieder ziemlich cool. Das ist so geil, wie sie das gemacht haben. Weil genau nämlich, das passt auch erstens nicht genau, überhaupt nicht in den anderen Film rein, weil die Besen bewegen sich auch genauso. Und, also auch wirklich so, diese Mobs teilen sich in zwei Sachen, ja, und dann haben sie die Beine dadurch. Genau. Und das Gleiche passiert da auch. Und es sieht besser aus natürlich als in diesem alten Kurzfilm mit Mickey Mouse, aber es ist einfach nur herrlich, wenn man diesen, ich habe wirklich gelacht, als ich das gesehen habe. Und ich denke nicht, dass jeder dabei bei dieser Szene lachen würde, weil ich. Gerade das ist ein so geniales Filmzitat und ich hätte es nicht erwartet, in diesem Film so ein geniales Filmzitat von so einem alten. Also ist klar, es ist Disney, aber so ein geiles Filmzitat zu machen. Und also ich war echt sehr überrascht, dass sie sowas gemacht haben. Und also ich denke mal alleine deswegen, also vielleicht nicht alleine deswegen, aber wenn man. Ich denke nicht, also ich war sehr überrascht, das in so einem Film zu sehen. Also, Duell der Magier kann man sich angucken, allein wegen dem Filmzitat und sonst ist es halt wieder so. Ja. Kino. Popcorn-Kino. Ich war in Toy Story. Du warst in Toy Story. 3D oder nicht 3D? Nicht 3D, natürlich. Also, nicht 3D. Wieso? Nee, natürlich. Ja, war ein bisschen ärgerlich, weil der Vorfilm wäre echt, wie Robin schon letztes Mal gesagt hat, in 3D um einiges besser gekommen. Mhm. Bloß irgendwie sehe ich den Mehrwert einfach nicht drin und mich geht die Brille aufhaben. Und wir haben ja genug drüber gemeckert. 3D ist nicht mein Ding. Also habe ich den in 2D geguckt und der war wirklich, wirklich gut. Wirklich gut. Hast du die anderen Filme gesehen? Welche? Toy Story 1 und 2? 1 und 2. Ja. Toy Story 1 habe ich gar nicht so vor Augen. Ich auch nicht, aber 2. Ich habe aber noch mal ein paar Bilder mir angeguckt von Toy Story 1 und boah, ist Toy Story 1 schlecht, also nicht schlecht animiert, aber zwischen Toy Story 1 und Toy Story 3 liegen sowas von Welten. Es liegen also echt krank, was die Technik heutzutage kann. Ja, also wirklich reingehen, ist auch für eigentlich für jedes Alter was drin, weil sind genug Gags drin, wo jeder drüber lachen kann, auch ein erwachsener Mann. Also hinter mir saßen auch, also neben mir so und hinter mir saßen ein paar ältere Herren, die mit ihren Kindern da reingegangen sind und die haben sich bei manchen Stellen auch schäckig gelacht. Also war schon gut. Das glaube ich. Ja. Und dann habe ich auch noch Kindsköpfe gesehen. Darüber musst du mir noch ein bisschen mehr erzählen. Das kommt mir gerade nicht so Kindsköpfe? In den Sinn. Mit wem ist das? Hier mit Adam Sandler? Ja, genau. Aha. Und mit James, wie heißt der? King of Queens mit Nachnamen. Kevin James, genau. Ach, Kevin James, ja. Genau. Okay. Ich kann echt, also typisch Adam Sandler? Ja, also okay. War wirklich so Style wie Shaq und Larry da Feuer und Flamme. Klar, wie bei jedem so einem Film sind echt ein paar Gags drin, da kannst du vor Lachen wegschmeißen, aber so komplett so aufs Ganze betrachtet nicht so besonders der Film. Also es gibt, also ich würde jetzt, wenn ich Chuck und Larry vergleichen würde, Chuck und Larry tausendmal besser. Das ist okay. Weil der einfach lustiger ist. Tja. Geht halt um irgendwie, die treffen sich nach so und so vielen Jahren wieder und müssen irgendjemanden beerdigen. Mhm. Und dann, also der Storygang ist total abstrus, weil irgendwie auch nichts passiert und guckt ihn euch an, wenn ihr wollt, wenn ihr die mögt, solche Filme, wer Adam Sandler oder Kevin James mag, der wird den Film auch gut finden, wieder wie immer, keine Frage, weil es auch wieder grundsolide ist von den beiden, was sie da abliefern. Aber, ne? Ja. Ich habe mich dann am Ende ein bisschen geärgert gehabt, weil das war es echt nicht wert. Hätte ich eigentlich auch vorher drüber nachdenken müssen, aber wir waren dann zum Kino gefahren, haben geguckt, was läuft und ich gucke mir generell solche Filme nicht im Kino an. Ja, ich eigentlich auch nicht. Bloß wir waren rumgefahren und wussten nichts, was wir machen sollen. Und kamen dann bei Strikies, also das ist das Bowling Center unter Sinister in Bremen, und haben reingeguckt und da war auch alles voll. Und dann sagst du, ja, was machen wir jetzt? Und sind schon im Kino? Ja, dann gehen wir ins Kino. Und dann guckst du auf die Tafel. Scheiße, schon gesehen. Ja, dann läuft es darauf hinaus. Und weil man ja auch dann so am Abend nicht mehr so schwere Sachen gucken möchte, geht man halt in sowas rein und naja. Tja. Also, Fazit, geht zu Toy Story. Geht zu Toy Story, genau. Oder Duell der Magier. Ja, jawohl. Gut, aber Duell der Magier, ich weiß gar nicht, warte, gibt's noch Inception? Dann geht's zu Inception. Ja, auf jeden Fall. Okay. Das ist so die Empfehlung, würde ich mal sagen. Empfehlung, das ist ja auch gleich schon das Wort gefallen. Ja, ich würde mal sagen, Empfehlung der Woche. Empfehlung der Woche. Den hat sich Nick das mal unter die Nagel gerissen. Und das war schon lange nicht mehr. Ja, das ist ein Film, den habe ich schon etwas, das liegt schon etwas länger zurück, dass ich diesen Film gesehen habe auf DVD. Und das heißt Das Weiße Band. Der ist aber 2009, ne? Ja. Also noch eigentlich aktuell. Eigentlich aktuell. Wobei er schwarz-weiß ist. Schwarz-weiß? Ein Schwarz-Weiß-Film. Und der hat ordentlich abgerollt beim Filmpreis in München. Irgendwie so 10 Lolas. 10 Lolas. Ja, ich glaube, die heißen so. Rose. Ist das von Lola Rent? Weißt du das? Da fragst du mich jetzt was. Lolas. Ich gucke mir mal an, wie der aussieht. Auf jeden Fall ist der Film von Michael Haneke. Und das ist halt so ein deutsches Regisseur-Schwergewicht eigentlich. Und es ist im Groben ein Krimi, kann man sagen. Wie kann man groben Krimi sagen? Weil da Leute sterben aus unerklärlichen Gründen. Und ja, aus unerklärlichen Gründen. Und da ist ein Lehrer, der herausfinden möchte, warum das passiert ist. Und er findet da halt ein paar komische Sachen. Was man dazu noch sagen muss, der Film spielt Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1900 bla auf jeden Fall, und spielt sehr darauf ab, wie die Kinder damals mit den Eltern umgegangen sind und andersrum, also die Erziehung von damals, dass die Kinder ihre Eltern nicht duzen durften, mit sie angesprochen haben, strenge Erziehung und mehr darf man eigentlich schon gar nicht mehr sagen. Ist auf jeden Fall ein Film, den man sich abends angucken kann, gerne auch mit mehreren, aber man darf halt nichts erwarten, jetzt im Sinne vom Action oder so. Also überhaupt nicht. Er ist nicht langweilig, der Film. Er ist ein Film, wo man zum Schluss auf jeden Fall noch mal eine Stunde drüber reden kann, über den Film. Also man hat sehr viele verschiedene Interpretationsmöglichkeiten, der Film. Und was man auch noch sagen muss, wenn man die DVD dann gleich schon hat, sollte man sich auf jeden Fall nochmal das Bonusmaterial dazu angucken, weil es ist auch sehr interessant. Und da gibt der Regisseur auch nochmal seine eigene Interpretation dazu rein. In der Reihenfolge sollte man es auf jeden Fall machen. Erst Film gucken, dann drüber reden und dann das Bonusmaterial gucken. Das ist sehr anspruchsvoll. Gut. Anspruchsvolle Literatur, könnte man schon was dazu sagen. Ja, dann war das mal heute die gediegenere Ausgabe von Film Flimmern. Ist ja auch ein bisschen später heute aufgezeichnet worden und ein bisschen weniger. Und nächstes Mal geht es wieder mit richtig viel Elan und Power dadurch. Da ist bestimmt Nico auch wieder dabei und Nico ist ja auch wieder fit. München und so, alle weit weg. Ja. Alle weit weg. Ja. Aber auf jeden Fall. Wir halten hier die Stellung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, genau. Tschüss. Tschüss.